gibt die Hoffnung für das Vaterland. Dafür steht die Jugend nationaler Widerstand. Widerstand. Wie weit soll das noch führen? Mach doch endlich Schluss. Denn es wächst die Wut hier und der Verdruss. Ohne Kohle läuft hier gar nichts, das weiß doch jedes Kind. Und irgendwann hört man uns zu, weil wir die Hoffnung sind. Hier marschiert die Hoffnung für das Vaterland. Dafür steht die Jugend nationaler Widerstand. Hier marschiert die Hoffnung für das Vaterland. Dafür steht die Jugend nationaler Widerstand. Wir leisten Widerstand.